Hi, hier ist Achim vom PCast. Lust auf noch mehr Podcasts über alle Arten des nicht elektronischen Spielens? Dann schaut auf analogspieler.de vorbei. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Plotsprenger. Ich bin Dennis, hier bei mir im Studio sitzt Domi. Hallo. Und unser heutiges Thema ist Crowdfunding im Rollenspielbereich. Vorher aber vielleicht noch zwei Hinweise. Wir danken den Jungs von System Matters für die freundliche Erwähnung in ihrem 68. Podcast. Ja, vielen, vielen Dank. Total nett. Da haben wir noch eine Weile vor uns, bis wir mal Nummer 68 vom Plotsprenger erreichen. Ja, das stimmt. Aller Anfang ist schwer. Ja, mal gucken. In der Episode ging es auf jeden Fall um die Roleplaying-Convention in Köln, die nächstes Wochenende, also ich glaube ab heute in einer Woche stattfindet. Ich glaube schon, ja. Dort wird es unter anderem eine sehr interessante neue Publikation geben, auf die ich mal ganz kurz hinweisen möchte. Cthulhus Ruf. Vielleicht kennen die Leute, die sich mit Cthulhu im Rollenspiel beschäftigen, die Website cthulhu.de oder sehr wahrscheinlich kennen sie sie. Es ist jede Menge Material drin. Drei vollständige Abenteuer für Cthulhu Now, für die 20er und für Piratensetting. Dafür gibt es ja auch Online-Material. Besonders das Cthulhu Now-Abenteuer hat mir ganz gut gefallen. Und außerdem in der Ausgabe ein Porträt von einem Horrorschriftsteller, eine Überlegung in einer neuen Kolumne in der Flüstertüte. Überlegungen, ob H.P. Lovecraft nun Literat oder Groschenheftschreiber war. Sehr launig zu lesen. Auch wenn ich mit den Folgerungen nicht ganz übereinstimme. Ein Porträt von Murnau, Thema Kino in den 20ern. Also Heft, was sich auf jeden Fall lohnt. Passt doch, für die Leute, die Cthulhu mögen. Ne? War das jetzt ein Hinweis, dass du weniger cthulhide Themen hier in der Sendung möchtest? Nein. Gut. Ich bin noch nicht ganz so in der Materie drin wie du. Gut, gut. Unser Thema heute, Crowdfunding im Rollenspielbereich. Ja. Ist ein sehr interessantes Thema, was vor allem so die letzten Monate ziemlich Fahrt aufgenommen hat, weil eigentlich in fast allen Bereichen jetzt Leute auf dieses Kickstarter umsteigen. Das ist die Website, glaube ich, ne? Kickstarter heißt genau, die. Genau, Kickstarter. Dennis, erklär doch mal, was Crowdfunding genau ist. Ja, Definitionen sind immer schwer, ne? Crowdfunding bezeichnet den Ansatz zu versuchen, Projekte, egal aus welchem Bereich, dadurch zu finanzieren, dass man in dem Fall online Geld Fundings von Privatleuten eintreibt. Ja, genau. Also jemand erstellt ein Projekt im Internet, stellt es online auf der entsprechenden Website und jeder, der das sieht, darf, ne, oder sollte bei manchen Sachen Geld spenden an den, der das Projekt gemacht hat, und dadurch wird dieses Projekt dann finanziert und entsprechend dann organisiert. Genau, den wichtigsten Schritt haben wir jetzt eigentlich nicht angesprochen, nämlich dass man das irgendwie sinnvoll marketingmäßig ausschlachten sollte und möglichst viel darauf hinweisen sollte, damit man auch Fundings eintreiben kann. Ja. In den meisten Fällen, also oder auf der Plattform Kickstarter, läuft das dann darüber, dass man verschiedene Backer-Levels hat und je nachdem, wie viel Geld man spendet, man ist immer eingeladen, noch mehr zu spenden, aber je nachdem, wie viel man spendet, bekommt man dann entsprechende Rewards. Ganz also einfach. Der Macher dieses Projekts beschenkt dann einen. Man meistens halt damit eine Ausgabe von der Sache, die er produzieren wird. Und also es gibt teilweise auch sowas Sachen, wenn man mehrere tausend Dollar bzw. Euro spendet, dann darf man sich mit den Machern treffen und mit denen eine Party feiern. Ja, aber welches Projekt war das, wo du für 50.000 Dollar irgendwie anderthalb irgendwie ein Wochenende in Las Vegas kriegst mit den Machern von dem Ganzen? Jetzt vergessen. War das nicht Shadowrun? War das Shadowrun Returns? Ja, kann durchaus sein. Ja. Es gibt diverse Projekte, zum Beispiel auf Kickstarter. Die meisten kommen, vor allen Dingen die meisten erfolgreichen, kommen aus den Bereichen Populärkultur und Technik, könnte man sagen. Also was im Moment sehr, sehr erfolgreich ist und wahrscheinlich das mit großem Abstand meistgebackte Projekt werden wird, ist eine Uhr, die sich mit deinem iPhone verbindet und dir dann ein Display am Handgelenk zur Verfügung stellt. Eine Docking Station für, keine Ahnung, iPad? Was war das? Keine Ahnung. Oder iPod. War auch sehr erfolgreich. Ich weiß, ich habe keine Apple-Produkte mehr. Meine Mac-Phase ist lange vorbei. Ansonsten sehr erfolgreich waren Videogames, Wasteland 2. Ja, Wasteland 2 ist ein sehr, sehr altes Rollenspiel, was der Macher nun wieder neu auflegen wollte, beziehungsweise Nachfolger produzieren wollte und hat dann sich das über Kickstarter finanzieren lassen. Und sehr erfolgreich, muss man sagen. Weiß ja nicht genau, welche Summe er eingenommen hat, aber... Können wir noch nachgucken. Da kommt halt auch wieder die Marketinggeschichte mit ins Spiel, dass man sich da gut vermarkten muss und dass vor allen Dingen große Namen auf Kickstarter ziehen. Das stimmt. Da gibt es auch eine recht launige Kolumne, gab's eine recht launige Kolumne bei golem.de über das Thema und welche Probleme das eventuell mit sich führt. Dazu kommen wir später noch. Ja. Ja, es liegt selbstverständlich auch im Rollenspielbereich viel Potenzial in solchem Crowdfunding. Also ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, wenn das Phänomen so vor 2 Jahren oder so schon so groß gewesen wäre, dass die Leute von Malmsturm vielleicht versuchen, ihr Regelwerk darüber zu crowdfunden. Es ist halt einfacher, Special Interest Bereiche darüber abzudecken, über Crowdfunding, als wenn man erst einen Verlag finden muss oder sowas. Aber das ist den Jungs ja geglückt. Ja gut, Malmsturm war auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt kein großer Name, der das hätte dann, sagen wir mal, erfolgreich durchführen hätte können. Also du hast die aber angeschrieben, ne? Ja, ich habe die mal angeschrieben. Was haben die denn gesagt? Also ich hatte so grob angefragt, ob sie mal drüber nachgedacht haben, und das haben sie. Wir hatten über Kickstarter nachgedacht, allerdings ist das 4 Jahre her und Crowdfunding war seinerzeit nicht so im Gespräch. Zumal sich der glückliche Umstand einstellte, dass der Uhrwerk Verlag das Ganze verlegen wollte. Ja, haben sie quasi Schwein gehabt. Ja, das ist im Verlagswesen so grundsätzlich so ein bisschen Glück gehört da immer dazu. Ja, dann kommen wir doch mal zu den einzelnen Sachen, die du uns hier rausgesucht hast, über die man ja sprechen kann, ne? Ja, also ich habe als erstes Projekt natürlich mal Shadowrun Returns mit aufgenommen. Was du auch selber gebackupt hast. Ja, selbstverständlich bin ich Backer. Ich bin auf dem 60 Dollar Pledge Level und hoffe darauf. Als ich gebackt habe, war noch nicht revealed, wie die Dogwagon-Karte, die man dann physisch tatsächlich per Post zugestellt bekommt, aussehen würde. Aber ich muss sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Teil sieht geil aus. Schaut es euch auf Kickstarter an. Ja. Du kriegst dann auch das Spiel wahrscheinlich, ne? Ich krieg das Spiel, volles digitales Package. Ich krieg noch ein T-Shirt, wo ich mir sogar raussuchen kann, welches Motiv. Anfangs wollten sie abstimmen lassen, welches Motiv sie ihren Bäckern schicken. Jetzt sieht es so aus, als könnte man sich das dann raussuchen, welches T-Shirt von 3 verschiedenen Motivvorschlägen man kriegt. Ich krieg den Soundtrack oder so, was ich für Rollenspielrunden ganz gut... Oh, den kannst du mir dann auch mal geben. Ja, Privatkopie ist hier erlaubt, natürlich. Ja, weil wir spielen irgendwie seit Jahren mit dem gleichen Shadowrun-Soundtrack. Wenn wir nicht irgendwie richtig thematische Musik haben, dann läuft immer das gleiche Gedudel und das ist schon mal eine nette Abwechslung. Ja, vor allem das Erstaunliche an diesen Shadowrun Returns ist, wie schnell das gebackupt wurde. Ja. Die haben ja irgendwie gesagt, 250.000 brauchen sie. Und, schon, ja. Und haben dann innerhalb von 48 Stunden diese Menge plus deutlich mehr reinbekommen. Und die sind jetzt, glaube ich, sogar bei über 1 Million. Ja, und sobald es halt erstmal so ein richtiger Selbstläufer ist, brauchst du da auch nicht mehr so unendlich viel zu tun. Also die haben sich recht gute Mühe gegeben. 400.000 war das ursprüngliche Ziel und geplätscht wurden 1.623.000. Was schon bislang für ein... so ein Rollenspielprojekt doch eine ganz schöne Menge ist. Gut, andere Rollenspiele sind mit einem höheren Budget, sagen wir mal, veranlagt worden, aber das sind auch Leute, die werden auch von einem riesigen Publisher einfach von hinten sagen wir mal, vergönnt. Ne? Ja, gefüttert. Gefüttert, ja. Und das ist halt so ein Entwickler, eigentlich. Welcher Entwickler ist das überhaupt? Ist das ein Indie-Entwickler? Das ist Harebrained Schemes, aber dazu musst du dir das Video hier angucken, wenn du was über die wissen willst. Also Kickstarter-Projekte ohne Video läuft sowieso nicht. Ja, kann man so festhalten. Also wenn man ein Projekt starten will, muss man erstmal ein sinnvolles Video produzieren, dem ganzen Gesicht geben, ein bisschen was Lustiges machen. Das ist, glaube ich, so eine Grundüberlegung. Interessant fand ich bei Shadowrun Returns die Diskussionen, die sich ergeben haben, unter anderem über die Linux-Version. Darüber haben sie mit ihren Backern zigfach in Kommentaren gesprochen und jetzt letztlich sieht es so aus, als würde ein bisschen nach der PC-Version, also nach der Windows-PC-Version auch eine Linux-Version erscheinen. Da haben sich die Bäcker also durchgesetzt. Ja, das ist nicht schlecht. Obwohl ich ja ehrlich gesagt sagen muss, dass ich trotz des Budgets so nicht der Meinung bin, dass es wahrscheinlich ein gutes Spiel wird. Also Führe das aus. Ja, weil... Also ich kann das gar nicht mal so richtig erklären. Das Gefühl ist da irgendwie nicht so dahinter. Die haben zwar ein riesen Budget und haben sehr viele Versprechungen gemacht, also das sind einige, die kann ich gar nicht aufzählen, aber es ist bisher in einem Spiel nie geglückt, alle Versprechungen, die man macht, hundertprozentig zu berücksichtigen. Aber trotzdem sind gute Spiele entstanden. Ja, nicht immer. Aber wenn man sich zum Beispiel mal so, der typische Beispiel ist Molyneux. Ich hoffe, den spricht man so aus. Der hat einen französischen Namen und ich kann kein Französisch. Der hat in seinen Spielen wie Black and White oder auch Action-Adventure-Rollenspiel Fable 1, 2, 3 so viel versprochen und eigentlich davon nur 20% gehalten. Und ich glaube, das wird auch so ein Ding sein. Obwohl ich mich freue, dass jetzt ein Shadowrun-Game wieder rauskommt, weil die letzten... Das letzte, meine ich... irgendwelche Konsolen. Ja, das letzte war... ich habe vergessen, wie es heißt. Das ist irgendwie nur Shadowrun. Es war ein Online-Shooter und das war ziemlich enttäuschend. Und dann gab es halt noch auf dem Sega Mega Drive und auf dem Super Nintendo 2 Rollenspiele, die auch... Also das war so ein Hardliner-Rollenspiel. Mhm. Das war super. Das war perfekt. Aber dann kam halt jahrelang nichts. Ja, sogar jahrzehntelang nichts. Und dann kam das eine Shadowrun, das war scheiße. Es war einfach scheiße. Sorry, muss ich leider so sagen. Gut. Und darum setze ich eigentlich zwar große Hoffnung jetzt in dieses Shadowrun Returns, aber diese Hoffnungen sind irgendwie immer mit dieser dunklen Wolke überhangen, dass es wahrscheinlich nicht so gut sein wird, wie sie es sich vorstellen. Ja gut, nie ist es so schön, wie man sich es vorstellt, aber trotzdem kann ein gutes Spiel letztlich rauskommen. Ich sag mal so, das hat einen Shadowrun-Tittenbonus. Okay, wenn du das als Tittenbonus bezeichnen möchtest, sollten wir eigentlich irgendwie hier eine Jugendfreigabe wegen Explicit Language oder sowas mal einpflegen in Nein. In unsere Blogs. Okay, gut. Ja, so schlimm sind wir auch nicht. Noch nicht. Ja. Es wächst sich aus. Gehen wir mal vom elektronischen Spiel ein bisschen weg und zu unserem eigentlichen Kernthema, nämlich zum Thema Rollenspiel. So richtig viele nicht-elektronische Rollenspielprojekte gibt es noch nicht. Was ich gefunden habe, worauf ich aufmerksam geworden bin, ein Masquerade-Regelwerk wurde mal darüber über Kickstarter gecrowdfundet, Reprint. Dann, gute Idee übrigens. Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Ich fand es ein bisschen teuer, was letztlich rausgekommen ist. Sollte ja mindestens $50 plus, okay, unser Problem, International Shipping und sowas, dann kosten. Ansonsten eine Kampagne oder ein Abenteuer wird neu aufgelegt, oder wird aufgelegt, wird gecrowdfundet, The Sense of Sleight of Hand Man. Fand das sehr interessant. Das erste Kapitel gibt es online zum Download. Klingt eigentlich nach einer ganz spannenden Geschichte, ist so halb in den Dreamlands, halb in der realen Welt angesiedelt, aber okay, Cthulhu, das Setting ist jetzt für dich sowieso nicht so interessant. Ja, doch, interessant schon, nur ich kann halt mit den Begrifflichkeiten nicht so viel anfangen. Aber dem Projekt finde ich das sehr lustig, wenn man $3,500 spendet, das ist super, dann lädt einen nämlich der Macher dieses Abenteuers, Dennis Deadwiller, zu einem Rollenspielabend bzw. Abenden ein, nämlich er leitet dann die ganze Kampagne für einen in Skype. Leider English Speakers Only. Ja gut, das ist ja, glaube ich, kein so großes Problem. Die Kampagne kriegst du ja sowieso nur auf Englisch, wenn du es kaufst. Was ich am Projekt noch spannend fand, ursprünglich sollte es mal rein als PDF erscheinen und mittlerweile ist man irgendwie doppelt übers Ziel raus. Ich glaube, Ziel waren irgendwie $5,000 und mittlerweile sind fast 15.000 oder 13.000 oder sowas geplätscht und jetzt gibt es auf jeden Fall eine Printversion von der ganzen Kampagne für die Bäcker ab einem bestimmten Level. Man kann bei Kickstarter auch immer noch seine Pledges angleichen, das heißt, wenn man sich irgendwie am Anfang für ein niedrigeres Level entschieden hat und später interessantere Rewards freigeschaltet werden oder man sich überlegt, ja, ich gebe dem Projekt doch ein bisschen mehr, kann man das immer noch problemlos aufstocken. Das heißt, wer ursprünglich nur das PDF wollte und von der Kampagne jetzt doch die Printversion haben will, für den ist kein Problem, das noch nach oben anzupassen. Vor allem ist es, wenn man diese Rewards sich quasi holt, manchmal sogar billiger, als wenn man sich das dann im Nachhinein kauft im Laden oder sowas. Das habe ich jetzt eher bei Bands gesehen, dass die dann immer CDs anbieten und dann kriegt man die CD plus 50.000 Millionen Extras und das ist dann deutlich billiger, als wenn man sich dann quasi so die Collector's Edition davon kauft. Ja, das war das Kaufargument für das eine Projekt, was ich vorhin angesprochen hatte, diese iPhone-Uhr, die jetzt mittlerweile die wahrscheinlich irgendwo bei 15 Millionen oder sowas enden wird, ist jetzt mein aktueller Tipp. Da kriegst du auch das Ganze halt für irgendwie $100 statt für 150, wie es später im Laden kaufen wird. Das war das Argument von denen, warum man dort unbedingt plätschen sollte, mal abgesehen davon, dass man es halt möglich macht, das ganze Projekt. Ja, was gibt's sonst noch aus dem wiederum Cthulhuiden Bereich? Du siehst, ich habe Schwerpunkte, eindeutige. Die Erstellung von einer Schriftart, Reviving Victorian Fonts with a Cthulhu History, die Schriftart, die von den Call of Cthulhu-Regelwerken von Chaosium benutzt wird, kriegt eine Neuauflage von einem Typografie-Nerd, Thomas Finney. Und dafür sucht er auf Kickstarter nach Geld. Sieht bislang irgendwie nicht unbedingt so aus, als würde es wirklich gefundet. Noch 22 Tage und von seinem 8.200-Dollar-Goal hat er bislang nur 1.150 eingetrieben. Also ich weiß nicht, ob das wirklich erfolgreich wird. Vor allem, es sind halt nur Schriftarten. Es ist zwar schön und gut und ist zwar ein nettes Feature, wenn man zum Beispiel jetzt Ingame-Schriften den Spielern aushändigen will, aber weiß nicht. Du bist kein Typografie-Nerd. Nee. Leider nicht. Also ich als Buchwissenschaftler bin schon Typografie interessiert, nicht so sehr wie viele meiner Kommilitonen, aber auch ein bisschen. Und ich finde jetzt für den Schriftsatz da $50 ist jetzt nicht unbedingt teuer. Ja, und bist auch noch ein Cthulhu-Nerd, also das kumuliert sich dann. Ja, und ich glaube, Cthulhu-Nerds haben grundsätzlich so eine gewisse bibliophile Ader und auch eine Beziehung zur Typografie. Ja, dir wächst ja schon Tentakel aus dem Gesicht. Danke. Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass das Projekt erfolgreicher würde. Also ich habe es selber auch nicht gebackt. Hat ja auch nicht unendlich viele Ressourcen und gibt immer mal wieder interessantere Projekte. Definitiv. Also Schriftarten würde ich jetzt nicht, wie gesagt, bei mir auf die erste Stelle stellen von Sachen, die ich gerne bespenden würde. Und dann, was ich heute zugeschickt bekommen habe, danke Chris für den Link, ein Projekt Dice Chuckers, a Documentary Project. Das ist aber geil. Also das hat mir der Dennis heute auch geschickt. Und es ist ein Dokumentarfilm über Rollenspieler. In dem Sinne von dem ehemaligen Dokumentarfilm Trekkie. Oder Trekkies war das. Und da geht's halt darum, dass so quasi überall Rollenspieler sind, wo man es nicht erwartet. Everyday people. Oh. Ja, so der Anwalt, der einem bei einer Gerichtsverhandlung hilft und so weiter, ist eigentlich ein typischer D&D-Spieler oder sowas. Und die Idee finde ich lustig. Das ist wiederum wirklich was, wo ich sagen würde, das würde ich plätschen, weil ich das einfach cool finde und interessant. Ja, from lawyers to movie producers to professors, they're all around us. Ja, und das klingt so schön verschwörerisch, das finde ich super. Hat auch gerade erst angefangen, will $40,000 erreichen und natürlich idealerweise mehr, um noch mehr interessante Leute interviewen zu können. Bislang sind wir bei $2,000, also ich überlege auch noch, was ich da backe. Wahrscheinlich so 10 Euro Pledge oder sowas, da kriegst du eine digitale Kopie. Ja. Ohne das ganze Bonusmaterial der DVD, aber DVD wieder mit internationalem Versand, das ist ein Kritikpunkt, den ich habe. Oder, das heißt ein Kritikpunkt. Es ist, glaube ich, ein strukturelles Problem, dass man halt grundsätzlich aus den USA beliefert wird von den gebackten Projekten und dass man da, wenn man in Deutschland oder sonst wo sitzt, Shipping Costs hat. Genau. Und die sind, erstens mal differieren die extrem, die variieren extrem stark zwischen einzelnen Projekten. Also bei manchen habe ich schon gesehen, irgendwie, die wollen $25 für den internationalen Versand. Also das ist schon wirklich viel. Ich habe mir mal T-Shirts und eine CD aus Amerika bestellt und ich war bei $15 Shipping Costs. Das ist nicht so viel eigentlich. Was halt potenziell noch dazu kommt, sind Zollgebühren. Das heißt, potenziell musst du erstmal dein Kickstarter-Paket dann beim Zoll abholen und dort mit denen öffnen oder sowas. Wenn der Content vom Package draufsteht, dann kannst du dir den Schritt ersparen, aber es kommen häufig immer noch Zollgebühren mit drauf. Es ist relativ willkürlich, was beim Zoll landet und was nicht. Weil zum Beispiel meine T-Shirts, die ich aus Amerika bestellt habe, nicht beim Zoll gelandet, von den Bekannten landen sie immer beim Zoll. Ja, vielleicht hat der die entsprechenden Eintragungen in seiner Akte, dass sein Zeug immer beim Zoll landet. Was weiß man schon? Ja, der Schlomo, ne? Ja, also das sind so ein paar Projekte, die mit Rollenspiel zusammenhängen. Ich erwarte eigentlich, dass da noch ganz viel mehr kommt. Worauf ich gespannt bin, ob es mal eine deutsche Alternative zu Kickstarter, so eine richtige gibt. Also es gibt deutsche Abteilungen von ein paar Plattformen, aber so richtig erfolgreich ist da auch nicht viel. Ja, das ist auch so das Problem, was ich so an dem Ganzen sehe, das meiste ja so auf amerikanischer Basis ist und man dadurch zum Beispiel jetzt von solchen Sachen wie dem Print-Projekt oder sowas nicht so viel hat. Zum Beispiel jetzt von dem hier The Sand Slay of Handman und so weiter. Man kann sich zwar die PDF runterladen, da hat man keine Shipping-Costs. Mir reicht das PDF, denke ich auch. Ja. So bibliophil bin ich auch nicht. Ja, bei Shadowrun Returns ist es ja so, das wird ja wahrscheinlich dann gepublished und dann kann man das auch bei Amazon besorgen, höchstwahrscheinlich. Also ich hoffe es. Korrekt, aber da kriegst du keine coole Dogwagon-Karte und kein T-Shirt und irgendwelche Ingame-Features kriegst du auch nicht. Das ist allerdings wieder was ich ein bisschen kritikwürdig finde. Also soll man wirklich, wenn man über so eine Plattform bestellt, Ingame-Vorteile kriegen. Nein. Also da bin ich ganz rigoros. Ich finde, wenn man etwas für Geld in einem Spiel kaufen kann, dann sollte es einem keinen spielerischen Vorteil geben, sondern nur so einen reinen Gimmick-Vorteil. Aber wir sind schon wieder beim elektronischen Spielen gelandet. Da wollten wir eigentlich gar nicht hin. Ja, ich hab's ja aufgebracht. Das braucht dir nicht leid zu tun. Ja, ich kann da halt nur halt auch viel sagen dazu. Also, was ich halt auch sehe, man hat es auch leider an Shadowrun eben gesehen, dass eher große Projekte mit großen Namen gebackupt werden, als jetzt wirklich Sachen, die klein sind. Also wenn du wirklich sagen willst, ja, ich will jetzt hier, ich weiß nicht, ein neues Rollenspielsystem aufbauen und man hat keine Lizenz, sondern denkt sich wirklich was Eigenes aus, so wie wir es gerade auch machen, dann ist die Chance, wirklich da großartig gebackert zu werden, relativ gering. Man wird zwar ein bisschen was einnehmen, aber ich weiß nicht, wenn man unter der Grenze bleibt, kriegt man das Geld trotzdem. Dann fließt überhaupt kein Geld. Oh. Wenn du dein Goal nicht erreichst, fließt kein Geld. Das ist natürlich dann suboptimal. Es ist erstmal Käuferschutz, Kundenschutz. Ja, natürlich. Dass da nichts fließt. Ja, natürlich, aber das ist halt suboptimal. Ja gut, aber das ist auch logisch. Es ist heute suboptimal, aber logisch. Das sollte auch so sein. Also, was ich mir auch wirklich frage, ist, ob künftig, erstens, wie gesagt, deutsche Projekte erfolgreich werden und ob richtig kleine Indie-Projekte, die nicht schon mit einem Marketing-Etat starten, ob die eine sinnvolle Chance haben, über solche Plattformen viel Geld einzutreiben. Finde ich schwierig, weil, wie gesagt, die großen Namen werden die Indie-Projekte deutlich immer überschatten. Kann gut sein. Die großen Namen ziehen halt. Die Frage ist, ob große Namen auch immer Qualität versprechen. Ja, das werden wir bei Shadowrun Returns sehen. Ja, du bist da skeptisch. Ich weiß noch nicht genau, was ich erwarten soll. Ja, es ist halt, ja, ich hab's dir vorhin gerade eben noch kurz in der Pause gesagt, dass es von einem Indie-Entwicklerstudio anscheinend gemacht wird. Und die Spiele sind zwar oft gut von Indie-Projekten, aber es sind meistens dann die kleineren Spiele, die gut sind und nicht die größeren. Also Minecraft ist da jetzt wirklich so zum Beispiel, was jetzt kein Rollenspiel ist, aber ein gutes Beispiel dafür, einfach ein Spiel, was von klein auf riesengroß geworden ist und auch erfolgreich ist. Das war aber Glück. War jetzt kein Kickstarter-Projekt, aber so allgemein. Also von dem Indie-Projekt erwarte ich jetzt nicht so viel, obwohl meine Hoffnung groß ist, weil es ist Shadowrun. Der Tittenbonus, den du angesprochen hattest. Ja, Elfen-Tittenbonus. Obwohl die von Trollen größer sind. Darüber wollen wir nicht. Haben die auch Thermalplatten auf denen? Na gut, das können wir in meinem eigenen Podcast besprechen. Die sekundären Geschlechtsmerkmale von Fantasy-Rassen. Ja, Möpse. Bitte postet uns, ob ihr das wirklich hören wollt und ob ihr wirklich wollt, dass wir uns damit auseinandersetzen oder ob wir uns da einen weiblichen Studiogast oder sowas... Ich kenne ja eure Vorlieben nicht. Ja. Ja, was gibt's zum Thema Crowdfunding noch zu sagen? Nichts Großartiges eigentlich. Das ist so, wir wollten nur so einen kleinen Überblick verschaffen. Wir finden das Thema beide sehr interessant. Vor allem, in welcher kurzen Zeit das auch groß geworden ist jetzt. Ja, also relativ groß. Ja, wobei das auch ein deutscher Wahrnehmungsfehler sein kann, dass es eigentlich schon seit Jahren ein größeres Phänomen ist und nur mal wieder mit Zeitverzögerung bei uns ankommt, trotz Online. Ja, aber ich sehe das jetzt überall. Also wenn ich irgendwie eine Zeitung aufmache, die irgendwie mit elektronischen oder nicht elektronischen Rollenspiel zu tun hat, dann poppt mir irgendwas mit Kickstarter auf. Also das sind jetzt viele dabei. Ja gut, es ist auch eine gute Möglichkeit, da einfach sein Projekt zu finanzieren. Ja, und Kickstarter ist halt selber mittlerweile auch schon so eine halbe Community, wo Projekte geshared werden und man Gleichgesinnte findet. Ja, das ist ja ganz nett. Geld-Facebook. Ich frage mich halt, ob es noch alternative Plattformen geben wird und gerade deutschsprachige doch Projekte eine. Sind. Es gibt diverse, also ja. Indiegogo gibt's, Better Place, was eher so in die Charity-Richtung geht. Es gibt einige alternative Seiten, aber keine mit der gleichen Attraktivität und vor allen Dingen wieder das Marketingproblem. Die wenigsten dieser Plattformen sind so richtig präsent. Also wenn ich irgendwie Links zu Crowdfunding-Projekten kriege, dann beziehen sie sich fast immer auf Kickstarter. Aber gebt uns in den Kommentaren gerne Hinweise, wenn ihr noch von Projekten auf anderen Plattformen wisst. Ja, das wäre voll interessant, weil bisher, ich kenne selber halt nur wirklich Kickstarter. Bin da ab und zu mal drauf. Man findet aber halt nicht immer interessante Projekte. Also ich habe auch schon mal irgendwas bei Indiegogo gebackt, aber ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Ja, dein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Nö, das ist aber auch allen klar, warum. Das macht ja nichts. Na gut, aber ich glaube, wir sind jetzt so grob am Ende für diesen Podcast. Wir sind diesmal nicht so lange gewesen wie beim letzten Mal, wo wir fast 2 Stunden gequatscht haben. Diesmal wollen wir bei der halbe Stunde Grenze bleiben. Das ist uns bisher auch gut gelungen. Ja, und wenn die Leute unser seit 2 Minuten andauerndes sinnloses Geplänkel schon vorausgesehen haben und schon abgeschaltet haben, dann sogar noch deutlich drunter geblieben, oder? Ja, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Perfekt. Genau jetzt. Exakt der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Wir danken fürs Zuhören. Oh ja. Und verbleiben bis zur nächsten Folge. Worum wird es da gehen? Marotten am Spieltisch. Ah ja, richtig. Ja, das wird sicherlich spannend. Und das wird vor allem lustig. Also dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade macht. Eine inspirierte Zeit und bleibt uns gewogen. Ja, wir sprengen für euch den Plot. Auf Wiedersehen.